Schon das Timing ist schlecht gewählt. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Regierung angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise eine neue Rekordverschuldung beschließen muss, verpflichten sich Bund und Landesregierungen auf neue Schuldenregeln. Und das gleich per Grundgesetz, um den eigenen hohen Anspruch zu untermauern. Das Regieren auf Pump zu Lasten der nachfolgenden Generationen soll nach einer langen Übergangsphase nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich sein. Die Zielsetzung ist sicherlich redlich, denn in der Praxis hat sie, bislang jedenfalls, noch nie oder kaum funktioniert. Jede Bundesregierung in den letzten Jahren hat die Neuverschuldung kräftig nach oben getrieben, mit der Folge, dass die öffentlichen Haushalte unter einer gewaltigen Schuldenlast von fast 1.600 Milliarden Euro ächzen, mit dramatischen Folgen für die politische Handlungsfähigkeit. Zur Tilgung seiner Finanzverpflichtungen muss allein der Bund Jahr für Jahr über 40 Milliarden Euro aufwenden. Es ist der zweitgrößte Posten im gesamten Haushalt. Dabei sind schon jetzt über das Grundgesetz Schuldenregeln vorgegeben. Nach Artikel 115 darf der Bund nicht mehr ausgeben, als er investiert. Im Klartext, die Verpflichtung für eine nachhaltige Haushaltspolitik, die auch die Interessen künftiger Generationen berücksichtigt, ist längst festgeschrieben. Nur wurde sie leider regelmäßig ausgehebelt. Denn gerät der Haushalt aus dem Gleichgewicht, sind laut Verfassung auch höhere Schulden zulässig. Eine Ausnahme mit großzügigen Interpretationsspielräumen, die von der Politik weitlich ausgenutzt worden sind. Deshalb soll es nun die neue Schuldenbremse richten, ein Wortmonster im Grundgesetz, das genau festlegt, wie und wann Bund und Länder künftig Schulden machen dürfen. Ob damit allerdings eine neue Kultur in der Finanz- und Haushaltspolitik Einzug halten wird, darf getrost bezweifelt werden. Da ist zum einen die gesetzestechnische Seite. Grob formuliert verpflichten die neuen Artikel den Bund, die Schuldenaufnahme ab 2016 auf 0,35% des Bruttoinlandsprodukts zu beschränken. Das wären nach Lesart 2008 immerhin noch rund 8 Milliarden Euro. Mit anderen Worten, von einem Verschuldungsverbot kann keine Rede sein. Das gilt letztlich auch für die Länder. Sie sollen zwar ab 2020 überhaupt keine Schulden mehr aufnehmen dürfen, es sei denn, die konjunkturelle Entwicklung weicht von der Normallage ab oder es liegt eine außergewöhnliche Notsituation vor. So offenbart letztlich aber auch die neue Schuldenbremse die gleichen konzeptionellen Schwächen wie Artikel 115. Ausnahmen von der Regel sind immer erlaubt und die Politik wird, wie in den vergangenen Jahren auch, erfindungsreich genug sein, um Wahlgeschenke an die Bürger und Wohltaten für die Unternehmen zu rechtfertigen. Natürlich ist das Problem nicht einfach per Gesetzesvorlage zu lösen. Gerade die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass außergewöhnliche Situationen auch außergewöhnliche Antworten erfordern. Vieles spricht derzeit dafür, dass allein durch die Mobilisierung von zig Milliarden an Steuergeldern ein Absturz der Banken und damit der gesamten Wirtschaft verhindert werden konnte. Es wäre also geradezu fahrlässig, durch ein präzises Verschuldungsverbot ohne Ausnahmen dem Staat jeglichen Handlungsspielraum zu nehmen. Daraus aber folgt, eben weil die Verschuldung des Staates durch Gesetzesregeln kaum zu steuern ist, wird die neue Bremse im Grundgesetz letztlich genauso kraftlos wirken wie Artikel 115, auch wenn die Vorgaben künftig schärfer gezogen werden. Das neue Gesetz wird also den Marsch in den Schuldenstaat kaum stoppen können. Es bleibt lediglich bei einem Appell, keine neuen Kredite aufzunehmen. Auf dieser schwammigen Grundlage aber hätten Bund und Länder auf die Grundgesetzänderung getrost verzichten können. Doch nun sind die Regeln in Kraft. Wie ernst sie die Regierenden nehmen, wird sich schon bald herausstellen. Denn Bund und Länder müssen in den nächsten Jahren drastisch sparen, um die neuen Vorgaben zu erfüllen und Ende des nächsten Jahrzehnts halbwegs ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Steuersenkungen, wie von Union und FDP in Aussicht gestellt, wären damit eigentlich endgültig vom Tisch. Es sei denn, die Politik glaubt ohnehin nicht an das, was sie jetzt beschlossen hat.